sag mir jetzt in dem Fall ein neues Album. Ich würde gerne, dass du mit drauf kommst und wäre schön, wenn du mit drauf wärst, weil so ein Album nicht selber. Ja, das ist so lieb von dir, mein Schatz. Danke. Deep Attack am Gebesee, harte Kicks zum Jas. Alle meine Arzten geben jede Party wieder Gas. Was für Osten, guck, wir tanzen komplett durch den Orbit. Ich hab angefangen in Magdeburg, erwache hier im Borbis. Kalle Talk den letzten Beat, ho, I go solo. Wir drei vereint im Rhythmus, deine Träne fällt nur homo. Ich lebe diese Nächte, scheiß mal auf die Klicks. Aber Virus aus fünf Liedern machen wir zwei halt fünf Witz. Hellfest, Dr. Sputnik, unsere Mucke läuft jetzt überall. Wir sind abgehoben, schaut, wir schweben heute überm All. Wir haben Mucke mit nem Herz, sag mir, was hast du? 100 falsche Freunde, aber niemals diese Crew. Stendal, Halle, Blankenburg, in Leipzig ist der Sky noch nicht am Limit. Früh um 6 haben wir noch Hightech zusammengespittet und um 11 ab ins Hotel, ich will eine Stunde nicken. Aber Virus sprach, ich bin kein Act, um jetzt nicht noch zu ficken. Wir ziehen uns nach dem Bunker, sind jede Nacht so an. Ich zieh mich hoch und rauch mich runter, Digga, das geht nonstop. Keine Konsequenzen ziehen, doch dafür machen Bunker. Highlife every day und das allerbeste kommt noch. Wir ziehen uns nach dem Bunker, sind jede Nacht so an. Ich zieh mich hoch und rauch mich runter, Digga, das geht nonstop. Keine Konsequenzen ziehen, doch dafür machen Bunker. Highlife every day und das allerbeste kommt noch. Geile Atmosphäre, ich verlass die Atmosphäre, denn ich bin ein Astronaut, bereise Sonne, Mond und Sterne. Hab die Wärme ziemlich gerne, bin die Stimme aus der Ferne, denn du hörst mich übern Zeltplatz auch um 7 noch laut bären. Immer Escalation-Virus, wir wären keine 30, aber Digga, darauf scheiß ich. Diese Zeit ist unbegreiflich, sie sind neidisch und das treibt mich, lass die Wichser doch vergessen. Wir haben Gänsehaut in Melodien mit Bomben in den Bässen, mit Liquid volle Dröhnung, ab zum Liquid volle Dröhnung. In dem Shuttle voll kaputter, Digga, schickst mich wieder böse und ich wär nicht Schiller, würd ich mich mit meinen Fans nicht tot saufen. Ich brauch Vitamine, sag, wo kann man hier noch Obst kaufen? Wir ziehen uns nach dem Bunker, sind jede Nacht so an. Ich zieh mich hoch und rauch mich runter, Digga, das geht nonstop. Keine Konsequenzen ziehen, doch dafür machen Bunker. Highlife every day und das allerbeste kommt noch. Wir ziehen uns nach dem Bunker, sind jede Nacht so an. Ich zieh mich hoch und rauch mich runter, Digga, das geht nonstop. Keine Konsequenzen ziehen, doch dafür machen Bunker. Highlife every day und das allerbeste kommt noch.